die Generation der Architekten, die neue Sachlichkeit waren oder Bauhausschüler waren, wurden so diffamiert in der Nazizeit, dass sie zum Teil ins Ausland gegangen sind. Also von Kaufmann, von Wiesmann, von Obermüll, von Gropius und Marcel Breuer und alle. Und. Da war keine lebendige Tradition da. Diese 8 Jahre Herrschaftsbau der Nazis mit den Herrschaftsgebäuden, die wir heute gesehen haben, ja, waren so nachhaltend, dass es keine Traditionsverbindung mehr zu den modernen Bauen gab, der Weimarer Republik. Trotzdem musste ja gebaut werden. Und aus politischen Gründen und ästhetischen Gründen, dass wir keine Nazi-Architektur machen, in der sowjetischen Besatzungszone haben die Architekten angefangen, moderne zu machen. Das ist dann wieder in Vergessenheit geraten. Heute staunt die Welt, vor allem die Architekten der Bundesrepublik, was in der DDR alles gebaut worden ist. Da ist jetzt so ein dickes Buch erschienen von Andreas Butter, heißt der, Neues Bauen, Neues Leben. Ja, da ist die gesamte, wie man inzwischen sagt, Postmoderne abgebildet. Ja. Dann kam aber über die Partei die sowjetischen Empfehlungen. Ja. Wir werden doch nicht moderne Architektur bauen wie in der Bundesrepublik, in der ganzen Welt. Unsere Ideale sind eigentlich die, die in der Sowjetunion entwickelt wurden. Da ging es ja nicht um Repräsentation oder Dekoration, es ging um die Kontinuität von Stadt mit Straßen und Plätzen und die Ingebrauchnahme früherer Erfahrungen von Stadtmodellen und dass man sich zurechtfindet in der kaputten deutschen Stadtlandschaft, die ausgebrochen war. So. Und da gab es eine große Diskussion über, bauen wir eine neue Stadt? Da gab es so Pläne, 1946 von Scharoun. Straßen durch ganz Berlin, da gab es also noch eine Kirche und weiß ich weiter, ist dann so als Insel übrig geblieben in Bäumen, der berühmte Scharoun-Plan, nicht mal Kollektivplan genannt, weil das ein Kollektiv von Architekten gemacht und die nannten sich Kollektiv und nicht Team, ja, also auch die sowjetische Orientierung, Kollektiv und nicht Team, amerikanische Orientierung, war ja ganz typisch. Und dann fing man so an, sowas zu machen. Und dann kam die Gegenwelle, die Empfehlung, wir müssen uns doch eigentlich in der Kultur auch national unterscheiden oder Traditionen aufnehmen. Und das war nicht nur sowjetische Empfehlung, da waren auch deutsche Erinnerungen. Wir müssen eigentlich die deutsche Stadt fortsetzen. Die ist kaputt gegangen. Wir können doch nicht einfach zulassen, dass sie nicht mehr existiert. Und. Und das wurde entweder gemacht durch Rekonstruktion oder durch Analogie, also moderne Bauten, die aussahen wie. Also Henselmann zum Beispiel, der angefangen hat mit modernen Bauten an der Karl-Marx-Allee, ja, die hieß noch Frankfurter Allee, Karl-Marx-Allee, Stahl-Allee hieß er erst am Weihnachten 1949. Henselmann hat aber 48 schon angefangen zu projektieren, 49 und dann 50, 5-geschossige Bauten an der Karl-Marx-Allee. Ganz moderne Bauten, die wurden kritisiert und weg. Ja. Dann hat er mit dem Hochhaus an der Weberwiese, mit Seelenkämpfen und Parteiendiskussionen versucht, ein Haus zu erfinden, das dann aussieht, dass es noch nach Deutschland verortet werden müsste. Da hat Schicki zitiert, nicht? Und dann auch noch als Witz Akroterien unten draufgestellt, damit der Auftraggeber, der Dumme, der Architektur, keine Ahnung hat, auch zufrieden ist. Ja. Das war auch richtig zynische Verhaltensweise. Aber er wurde gelobt, dass er den Anfang gemacht hat, die deutsche Tradition fortzusetzen. Und dann kamen die sowjetischen Empfehlungen über Magistralen. Der Wettbewerb, Steinallee, der 1951 gelaufen war, war eine moderne, riesengroße Straße, aber mit Kuben, nicht? War ja alles städtebaulich. Und dann wurden ein Kollektiv gebildet mit den Architekten, alle Preisträger, dann Mitmacher, die ersten Preise, die bekamen alle ein Haus. Henselmann nicht, der war gerade mit dem Hochhaus an der Höhermühle beschäftigt, der bekam dann den Strausberger Platz und den Frankfurter Tor. Und dann haben die alle in nationalen Traditionen gemacht, mehr oder weniger mit Ekel. Und besser als die sowjetischen es je gemacht haben. Denn die Repräsentationsstraßen in Moskau schauen wirklich schauerlich aus. Ja? Da ist der deutsche Klassizismus an der Karl-Marx-Allee geradezu noch mild dagegen. Und das ging genau bis 1955, da kam ein Spätheimkehrer aus der Sowjetunion, ein Immigrant, der in der Sowjetunion inzwischen große Raketenwerke gebaut hat, ja, damit die deutschen Wissenschaftler, die von den sowjetischen Gebäuden Raketen auch produzieren können. Der war dann Staatssekretär im Bauministerium Kosel, ja, und der hat die Baukonferenz gemacht und die Industrialisierung eingeführt. Aber mit einem Schlag der ganze Schritt von Historismus weg. Aber da diese industrielle Bauweise nicht einfach ein modernes Haus sein konnte, das zerlegt wird in Teile, sondern ein Haus, das aus Teilen und Modularsystemen geometrischer Art ja, erst erfunden werden muss, aber wiederholbar sein muss in Teilen und Strukturen, ja, ist gekommen, dass die Ingenieure und die Ökonomen die Häuser vorgegeben haben. Die Architekten kamen hinterher, die Architekten waren nicht mehr führend. Das ist dann der Plattenbau geworden, der dadurch besser wurde, dass später die DDR reichere Plattensortimente machte, städtebaulich gute Räume bildete. Heute ist das berühmt, wenn man heute nach Marzahn geht, denkt man nicht, dass es eine Plattenbausiedlung ist. Es ist gerade schon eine Stadt geworden. Ja? Und die Bundesrepublik hat durch ihre Einrichtungen von Handel noch dazu beigetragen, sozusagen den Lebensprozess in diesen Städten zu fördern. Es sind merkwürdige, widersprüchliche Vorgänge. Ja? Und es ist eine allgemeine Unkenntnis, und die lasse ich Ihnen nicht an, Ihre Frage ist doch produktiv, wie Sie sehen, ja? dass man denkt, also in der DDR ist alles vergessen worden, was früher modern war, die haben gleich so richtig angefangen. Dann nicht schimoniert, kann ich nur sagen, war nicht so. Ja? War ganz anders, ein schwieriger Weg. Und dann kam die Moderne wieder. Und was hier der Hinsemann mit dem Haus des Lehrers gemacht hat, das ist die erste Glasvorhang war in der DDR gewesen, ja, und nachher wurde modern gebaut. Vor allem die freien Entwürfe an die Kulturhäuser. Als Kulturhaus in Dresden ist der modernste Bau der DDR und der Palast der Republik war ja auch kein Plattenbau, nicht? Wie wir uns erinnern. Aber die Frage ist gut, ja, so ist das. Ja, die Geschichte ist sehr widersprüchlich, aber sie nimmt auch wieder auf und reproduziert und wandelt, ja, und kehrt nicht zurück. Heute ist inzwischen bei den modernen Architekten im Westen, Westeuropa, aber woanders auch schon, ein Misstrauen gegen die Moderne entstanden, weil die Moderne aus der massenhaften Produktion von neuen Gebäuden in alten Städten oder in Siedlungen es selten geschafft hat, wirklich neue Stadt zu bilden. Das ist wirklich ein schwieriger Vorgang. Also ich habe Brasilia gesehen, ich muss sagen, das ist eine abstrakte Stadt. Die Wohngruppen in dem langen Wohnband sind in sich noch gut, aber dann kommt eine zentrale gesellschaftliche Achse, da stehen die einzelnen Dinge wie Monumente in der Landschaft. Das lebt nicht urban, das kannst du überhaupt nicht mit dem Auto bewältigen. Ja? Das ist eine ganz andere Stadt. Und die Frage hier nach dem Krieg war ja, erstens waren wir gar nicht technisch auf einem Niveau, eine ganz neue Stadt zu machen. Zweitens wird eine neue Stadt ja auch durch die Lebensweise und die Lebenstätigkeit der Menschen gebildet und die war ja noch nicht neu. Nicht? Musste ja erst eine neue Gesellschaftlichkeit des Verkehrens und Lebens entwickelt werden, begriffen werden, nicht von oben verordnet, sondern auch wirklich gewollt werden. Ja. Und die wurden aus Boden bewohnt, weil die Oberen das kurz vorschreiben oder vorbauen. Das ist alles ein Prozess der Geschichte. Ja. Und das geht langsam. Also das ist ein schwieriger Punkt. Ja, dann waren ja auch der Untergrund, da waren ja vielleicht 70% oder 80% noch erhalten und der macht ja eine Menge aus. Ja, die Strukturen, die. Ja, doch, 70% war nicht erhalten, also in Berlin nicht. Aber es ist so, die Architekten haben immer den Traum gehabt, sie wissen, wie die Gesellschaft lebt. Also beim Einfamilienhaus weiß jeder, wie ein Schlafzimmer sein soll und wenn der Auftraggeber anders schläft, dann muss er so schlafen, wie der Architekt es vorschreibt. Ja? Das ist einfach zugespitzt zu sagen. Ja? Die Architekten haben natürlich eine Idee, was im Raum funktioniert. Das ist ihr Bild als Vorgabe. Bei einer ganzen Stadt ist das schon schwierig. Ja? Und man fühlt sich in diesen abstrakt modernen Städten nicht wohl, wenn die ganzen Leute auf dem Acker stehen. Ja? Das dauert eine Weile, bis die durch Leben wieder korrigiert werden, wo man dann merkt, da fehlt was, da muss was dazukommen und so. Das ist sehr, sehr schwierig. Also Eisenhüttenstadt war auf dem Acker gesetzt, da man nicht genau wusste, wie man das bauen soll. Hieß ja früher Stadtstadt, dann Gott sei Dank wo ist Eisenhüttenstadt, das reicht auch. Da waren Arbeiter in einem völlig neuen Werk mit neuer Technologie und da musste das erfüllt werden, das erfüllt werden. Und da man nicht wusste, wie die Stadt wird, hat man erstmal den ganzen Kiefernwald abgehackt und dann hat man auf einer kleinen Landschaft gebaut. Also wer schon bei Null anfängt, hat es immer schwierig. Es ist viel besser, in etwas Gewordenen weiterzudenken, in es zu verbessern, zu korrigieren. Diese ganz neuen Erfindungen sind ganz schwierig, weil man ja auch immer neues Leben erfinden muss. Nicht? Das Verhalten der Menschen, wo gehen sie, wo ist die Haltestelle, wo ist die Schule, wo ist die Kindergarten, wie ist denn die Wege, ganz konkret. In der alten Stadt lebt man weiter und baut um. In Ruinen ist das viel, viel schwieriger, als wenn du heute Prenzlauer Berg oder was anderes hast. Ja? Ist klar. Aber es ist so, dass die Entscheidung war, leben wir in der alten Stadt eigentlich weiter und brauchen wir dies und das und was können wir uns leisten, wieder aufzubauen. Also die Kirchen wurden meistens aufgebaut, weil die Region noch ein Bedürfnis war, mehr als heute. Ja. Auch in der Bundesrepublik früher mehr als heute, hat es auch abgenommen mit der Religiosität in der DDR, sowieso. Den brauchte man nicht unbedingt Kirchen, aber man hat sie ja gebaut. Man hat das gebaut und das gebaut, aber nicht ganze Städte völlig rekonstruiert, sondern dann im Sinne der alten Stadt gebaut, nach den Maßen, nach dem Straßenraster, nach den Parzellen und so. Da gibt es viele Wege. Ja? Das heißt also, die Geschichte vergessen und nicht auf ihr weiterbauen und sie dabei verändern, aber zukunftsorientiert, nicht retrospektiv, weil es früher so schön war, wie Schloss, ja? Und dann nicht wissen, was da reinkommt, ja? Sondern zukunftsorientiert, was brauchen wir eigentlich an diesem Ort und das noch so aussieht, wie vielleicht die Geschichte von Berlin, das wäre ja die Frage. Da muss man aber diskutieren und nicht verordnen. Ne? Das ist das Schwierige. Haben wir ja heute auch gesehen, was alt war und weiterentwickelt wurde und ganz neu war. Es gab 1948, 49, 50 einen wichtigen westdeutschen Kunsthistoriker, der hat das Bild der deutschen Stadt veröffentlicht. Und ich weiß, dass Henselmann, der ja moderner Architekt war und von der Partei darauf aufmerksam gemacht wurde, also wir können doch aber nicht so tun, als wenn wir die Welt neu erfinden, wir haben doch also auch Tradition und müssen uns auch unterscheiden von den anderen, so auch Selbsterkennungsprobleme. Das ist nicht uninteressant. Wie jeder Kunst. Wie man Architektur als Kunst bezeichnet oder nicht, es ist ja eine Darstellung im ästhetischen Bereich. Die Semantik hat eine Bedeutung. So. Ja, Gruber hieß der Mann. Dessen Buch habe ich noch auf seinem Schreibtisch gesehen. Ja. Fantastisch. Der hat also die alten Städte nochmal gezeichnet und mal deutlich gemacht, woraus sie eigentlich bestanden. Stadttore, Plätze, Stürme, Türme, Tore, Dächer und sowas. Da hat der Henselmann in moderner Sprache, in einer modernen Architektur von heute, Tore, Türme, Plätze abstrahiert herausgenommen und sie modern ausgedrückt. Also die beiden Hochhäuser am Strausberger Platz ist ein Stadttor. Die beiden Türme am Frankfurter Tor sind Stadttortürme. Er hat sie auch dann noch kitschigerweise mit der Kuppel à la Gontard, ja, von den deutschen und französischen Dom am Gendarmenmarkt gemeint. Das heißt, er hat mit Elementen, Zeichensystemen von Tor, Turm, anderen repräsentativen Mitteleingängen, Durchgängen, Plätzen, ja, als gewohnten Bauformen operiert, aber sie modern ausgedrückt. Und wenn man Ausländer befragt, dann sind die vom Strausberger Platz und noch mehr von den Turm auf Frankfurter Tor immer total positiv beeindruckt. Ich finde sie merkwürdig, ja, ich bin gerade am Frankfurter Tor auf die Ecke. Es ist schon komisch, aber ich verstehe inzwischen mehr, als ich früher, als ich die Gast habe, ja, so als moderner Architekt, dass es ja sehr schwierig ist, sein eigenes Selbstvergewissung zukunftsorientiert, ganz ohne Vergangenheit zu finden. Das ist schwierig, wie man umgeht mit dem Erbe. Ja, 1:1 oder kitschig oder neu oder umgestaltet. Diese ganze Skala von Zeichensystemen, die Henselmann da aufgemacht hat, haben sich natürlich totgelaufen. Nachher ist er übergegangen von den traditionellen Zeichen zu den modernen, postmodernen Zeichen. Also zum Beispiel ein aufgeschlagenes Buch mit zugespitzt wie Fahne bei der Universität in Leipzig. Ja? Oder ein Fernrohr eines Wissenschaftsturms in Jena für die Zeissindustrie, das aussah wie, also nicht wahr, ein Fernrohr, das man ausziehen kann und ähnliche Dinge. Das heißt, Gegenstände, die nicht architektonisch sind, außerarchitektonische Gegenstände als Bedeutungsträger für die Architektur zu benutzen. Ja? Das hat es früher nie gegeben, das ist eine postmoderne Art. Ja? Aber das war in den Jahren um 1970, Ende 60er Jahre schon drin. Die ist noch nicht postmodern. Die Postmoderne fing erst an, in der zweiten Hälfte, späte 70er Jahre. Ich war nach einer westdeutschen Baukonferenz zur Erinnerung an die Geschichte. Aber man hat auch tägliche Gegenstände zur Architektur gemacht. Die sehen dann aus, also nicht mehr wie Attitude oder wie was anderes. Also, das heißt, die Suche nach den bedeutungsvollen Formen, in denen wir uns verstehen, je nachdem, wie wir uns in der Geschichte verstehen, mit viel Geschichte oder weg von der Geschichte und ganz neu perspektivisch, ja, ist immer eine Grundfrage der Architektur und bleibt es, Gott sei Dank, das ist nämlich der Ausdruckswert der Architektur. Ja? Aber außerdem muss er auch noch praktisch funktionieren, deshalb ist keinerlei Schutz nicht klar. Das ist ein Problem. Weiter. Aber sowas, ich habe meinen Vortrag gehalten im Rahmen der Henselmann Stiftung bis zu einem über Zeichen in der Architektur. Und da habe ich mal also antike Zeichen und gegenwärtige Zeichen und die Zeichensetzung nach dem Krieg, da und dort und bis zur Postmoderne, alle diese Dinge mal mir selbst vergegenständigt, also bewusst gemacht und auch vorgeführt. Ich hätte also Material dafür, man könnte mal auch über sowas reden, weil ganz offensichtlich das Verstehen von Architektur geht über das Verständnis dessen, was man sieht, dann, wie man es gebraucht. Ja, man ist viel schaulich aus, aber es ist fantastisch. Umgekehrt auch. Ja, sieht also ganz blöde aus. Oder umgekehrt, es sieht sehr schön aus. Alles muss Show gewesen. Ne? Nicht? Und das ist so das Geheimnis der Architektur, dass sie sowohl praktische Funktionen als ideelle Funktionen hat. Ideelle Funktionen sind eben auch erkennbar in der Form. Nicht? Und die Funktion vergegenständigt. Aber nicht bedeutet, nicht bloß als praktische Wirkung. Aber das macht Spaß, sowas zu analysieren und zu erklären. Ja, ja, Spaß, eine Beantwortung. Weiter, da war noch was hier. Das wäre ja auch mal ganz interessant. Okay, das liegt natürlich auf der Hand. Architektur auch rein über wirkungsästhetischen Gesichtspunkten zu betrachten. Also, beispielsweise unter der Perspektive der Ästhetik des Erhabenen oder Machtrhetorik etc. Weil ja, damit ja auch in der Architektur, wie Sie es gerade schon gesagt haben, kommt ja auch ein bestimmter Habitus zur Geltung, aber auch ein bestimmtes Selbstverständnis. Ja, sei es ein kollektivistisches oder ein individuelles, wenn jetzt ein reicher Privatmann da ist, der versucht natürlich auch seiner Identität ästhetisch Ausdruck über Mode, aber auch über Architektur, wo dann auch wieder die Verbindung zur Mode da ist, die bei der funktionalistischen Architektur vielleicht nicht so stark gegeben ist. Ja, das Problem Mode und Stil, da gibt es ja Übergänge, nicht? Ja. Ja, also es gibt natürlich bestimmte Formen, Kodizes, ja, also Festlegungen, in denen man sich versteht, die dann zu Stil werden, wenn sie also auch von der Bedeutung her zugeschrieben werden können. Nicht? Also die einfachste Form war ja aus der Antike herrührend die Säulenordnung. Ja? Die ionische Säule, nicht wahr? Die dorische Säule, also das Bauwerk der Festigkeit und der Stärke. Und die ionische Säule, heiter aufstrebende den Volumen, ja, für Kulturbau. Ja, also bei Schickel, das Museum hat ionische Säulen, ja, aber das Festhaus, ja, das Doppelhaus, ja, nicht, das hat also auch feste dorische Säulen. Und dann gibt es noch die korinthischen Säulen, die ein reiches Kapitel haben, das ist dann der Festivität. Das ist sogar richtig festgestellt worden. Also die Säulenordnung war nicht nur Formfestlegung, sondern auch Bedeutungsfestlegung. Und das Wort Decorum im Lateinischen von Stuf her heißt eigentlich Bedeutung der Form. Also der innere Wert, nicht das, was man außen dran macht als Dekor, was außen dran kommt, sondern das ist eigentlich die, das kann auch angemessen die Angemessenheit der Wertsinn. Ja. Und der wurde dann auch zugeschrieben. Also man kann nicht alles dorisch bauen und schon gar nicht alles korinthisch werden, die Zwecke nicht erfüllt werden. Deshalb sind die Militärbauten und die Ministerien also meistens dorisch, ja, und die Kulturbauten ionisch und die Festbauten sind alle korinthisch. Das ist dann also richtig zum Stil geworden. Die Mode ist aber etwas anderes, die ist ja von Zeit zu Zeit auf dem Markt gemacht, wenn man an Kleidung denkt. Ja. Da gibt es auch modische Dinge in der Architektur, ganz gewiss. Ja. Und das müssen wir auch unterscheiden. Ja. Also, dass der Wandel der Bedeutung im Sinn der Form, ob die nun als Spiel kodiziert sind oder als Symbole vorüberkommen sind, dass alle müssen das machen, also das ist dann gar nicht mehr dran, ne? Man ist nicht mehr drin, ja, dann macht man das eben auch. Also das KDW zum Beispiel steht da in der Mitte. Und ich habe jetzt an Mode gedacht, also nicht unter dem Aspekt, was jetzt en vogue ist, sondern als eine Form der Selbststilisierung. Der Selbststilisierung? Ja. Ja, eben. Also, das natürlich ist auch die Lebensform auch übergreifend. Die öffentlichen Bauten, da ist es so, dass sagen wir, ein Ministerium oder ein Theater oder so etwas, oder etwas, was in der Gesellschaft als öffentlicher Bau ja, angesehen wird, wie gesagt, in der DDR ja immer ein gesellschaftliches Gebäude, also die Gesellschaft sich ausdrückt, das ist natürlich etwas, wo nicht der einzelne Nutzer und Bauherr für dieses Gebäude sich nur ausdrückt, sondern den Geist der Zeit, den er meint, ja, ausdrücken zu sollen oder zu wissen oder dem er angehört. Ja, das, und da wandelt sich auch manches. Bei den Privatbauten ist eine größere Freiheit. Also wenn ich Krimis sehe, ich sehe gerne Krimis im Fernsehen, das Nebenprodukt ist, wenn dann so die Ärzte und Rechtsanwälte und die Oberen, die Verbrechen ausüben, dann aufgespürt werden, dann kommt man in Villenlandschaften, da fragt man sich immer, wo ist denn das? Ja, dabei ist es also im Grunewald oder in Leipzig sogar, in Leipzig, ja, ich kenne Leipzig aus der DDR-Zeit, wo ist denn das? Das heißt, die haben alle schon solche Sprachen ihrer eigenen Bedeutung in der heutigen Gegenwart. Da braucht man dann auch moderne Architektur. Das ist ungeheuer, wie die leben. Ja, also ich weiß ja, wie ich lebe und andere, die dasselbe Gehalt haben oder gar nicht auf die Idee kommen, sich selbst als Persönlichkeit ausdrücken zu müssen in die und die, in der und die Hausform. Wie die leben, ist Mode oder aber auch Stil, das zum Übergewicht. Nicht? Es sind aber auf alle Fälle Bedeutungssetzungen, mit denen man sich selbst und für andere verständlich macht. Nicht? Das hat es gegeben, der Einfluss hat. Oder dieses Vorhaben des Stadtschlosses könnte vielleicht auch ein Zeichen für einen reaktivierten Historismus sein. Ja, es ist nicht im negativen Sinne. Es ist ein Zeichen von Historismus, das früher als also wertvoll und besser war. Und wie gesagt, mit der unkritischen Kenntnis, dass das Schloss also vom Standpunkt des Historischen ja, sehr kritikwürdig ist. Ich habe ja versucht, ein paar Ansätze zu liefern, die sich nicht auf und auf und dabei Form und Orientierung der Eingänge auf keine Stadt hin. Das war eine Selbstsetzung. Ja. Das ist ja das Abstrakte, nicht wahr? Und eigentlich dürfen wir sowas gar nicht haben wollen. Ja, das nicht. Oder die Stadt so verändern, dass das Schloss dann wieder mit diesen beschissenen Eingängen Sinn bekommt. Das hat überhaupt keinen Sinn. Ich höre von den Leuten, die jetzt das Schloss projektieren, ob es überhaupt richtig ist, den Haupteingang, der jetzt ja möglich wäre, ihn wieder aufzubauen von Leon Lander, ja, mit der Freiheitssoche vorneweg, nicht auf den Sockel, ich habe es ja gezeigt, ja, ob der überhaupt als Haupteingang noch funktioniert, weil man ja eigentlich aus der Stadt kommt, da kommt man von unten hin und von der Breitestraße, da kannst du auch dein Auto vorfahren. Die Stadt ist ja anders geworden und, also das Schloss muss auch anders in die Landschaft von heute gesetzt werden. Alles das wird nicht öffentlich diskutiert, weil man auf das historische Bild fixiert wird. Und diese historische Gutheißung, unkritisch, ohne historische Kritik an der Herrschaft, die diese Gebäude gemacht haben und wie sie funktioniert haben als Symbol bei den Deutschen, ja, rein ästhetisch ist ein schludriger und gemeiner Umgang mit der Geschichte und ist nicht nur Historisierung, sondern auch Renationalisierung. Und das im Prozess der Globalisierung, das scheinen wir also auch hier in Deutschland nötig zu haben. Ich meine nicht die rechte Szene mit den Morden, ich meine mit der Duldung der rechten Szene, weil es ja einfach normal ist, dass wir aber auch an uns Deutsche und die große Vergangenheit denken. Ja? Mit dem Nebensatz, ich glaube, die Invasion haben aber ihre Schlüssel. So? Und da ist sofort der ganze Nationalismus wieder da. Also Sie sehen ja so angehobene Stimme, da bin ich sauer. Ja? Ich hätte die Architektur eben gar nicht mal so sehr vom Teil angehen. Nein, natürlich. Hier ist eine Frage, wenn ich mal wechseln darf, ja? Ja, ich weiß kein Problem. Ich habe jetzt ein bisschen verwundert, als Sie sagten, das entspricht einer Deutsch, diese frühe Staliner, spätere Kamarkali, entspricht einer deutschen Bautradition. Es war ja so, ob man da noch für der allgemeine Eindruck, das war ja so, ob ich in Moskau war, in entsprechenden Straßen oder in Warschau oder hier, man konnte es kaum unterscheiden. Und drüben wurde ja da mit Häme nur so rumgeschossen, da wurde dieser Begriff vom Zuckerbäcker stehen. Mhm. Aber es ist natürlich ein bisschen was dran, was den allgemeinen Eindruck angeht. Eine andere Frage ist natürlich die, und warum da von Juden so geschossen wird, es waren ja ein fast Luxuswohnung, ja. Das dann auch, also nachher in der DDR, wer tauschen wollte, der wurde sofort, und der wohnte in so einer Wohnung, ja, der wurde sofort los und sogar noch mit Gas kriegt er, wenn er dann Grundstück haben wollte. Aber wie gesagt, ich staune darüber, für mich ist es nicht die Fortsetzung einer deutschen Mordtradition, sondern sie wurde auch sehr stark, die konnten auch gar nicht anders, ja, vermutlich, also ein bisschen sich. Ist ja auch viel dran, ist ja auch gut gemeint gewesen, als uns ein bisschen am großen Bruder zu orientieren. Die Deutschen nach dem Krieg waren nicht nur von den Siegermächten besetzt, sondern auch von deren Leitbildern selbst für sich beeindruckt als ihre Zukunft. Die moderne Architektur in Westdeutschland, die sich ja, also merkwürdigerweise weder an Frankreich noch an England orientiert hat, sondern größtenteils an Amerika. Die französischen Architekten wie Le Corbusier haben in Westdeutschland keine großen Rollen gespielt. Ja. Das war natürlich also amerikanisches Vorbild, ja, vom Business, Geschäften, Straßen mit Autos und so weiter. Ja. Ist ja viel stilbildender gewesen als der Einfluss der Sowjetunion auf die DDR. Was ist denn da gemacht worden? Ja, also der Leipziger Ring, nicht wahr? Und die Steinallee. Und die Steinallee wurde ja öfters als Herrschaftsachse bezeichnet. Und eigentlich als das Klischee der großen Achse von Speer. Bloß, der ganze Witz war der. Das war eine repräsentative Architektur. Auch eine Herrschaftsarchitektur der neuen Herrschaft. Ideal gesprochen der sogenannten Arbeiterklasse. Darüber kann man dann diskutieren, wie weit sie existierte oder wo es ein Wunschbild war oder ein Zitat, damit man es herrschen kann. Das ist eine andere Frage. Real war es, waren Wohnungen, die keine Ware waren, nicht auf dem Markt gehandelt wurden und damals nach Leistung vergeben wurden. Und da hat der Professor neben dem Arbeiter gewohnt. Und diese Mischung ist so erstaunenswert, wenn man das den Westdeutschen oder der Welt, ich habe schon auf internationalen Konferenzen zu diesem Thema gesprochen, ja, erzählt, sind die fassungslos. Das war natürlich ein Verteilungssystem, das war auch politisch geregelt und so weiter. Das ging über die gesellschaftliche Anerkennung, aber es war kein Markt und keine Ware, Nummer eins. Zweitens, es ist keine Herrschaftsachse in dem Sinne gewesen, dass eine einzige Herrschaftsinstitution in der Straße untergebracht war. Es waren nur Wohnungen, es war keine Staatsinstitution da. Ja? Das ND-Gebäude, was neu gebaut werden sollte, oder ein Ministerium oder ein Sportverwaltungsgebäude, nicht. Ist ja nicht gebaut worden. Im Unterschied zur Achse von Speer gab es überhaupt keine Wohnung. Da waren nur die Herrscher, Partei, Staat, Militär, die Wirtschaft, ja, bis die Gefahren, alle waren da. Die ganze deutsche Power, die Macht. Da war es die fiktive Macht, ja, des Volkes, das sich selbst eine neue Zukunft schafft. Ich spreche jetzt in die Vokabel der Propaganda, aber da steckte ja ein utopischer Kern auch darin, der durch die Realität, also auch die in Boden gebracht wurde, ja? Wie wir wissen, und die Widersprüche. Aber alle diese Vergleiche, ich unterstelle sie Ihnen nicht, die man ja hört, Sie haben ja gesagt, hört man, sagt man, ja, sind alle unkonkret. Wenn ich die Leute, ich habe ja nur geschrieben, Ausländer auch, die Steinallee ist natürlich eine Herrschaftsachse, aber nicht für die Herrschaft, sondern in der überhöhten ideologischen Form, das Volk schafft sich seine eigene Welt und Zukunft selbst und die führende Kraft ist die Arbeiterklasse. So, dann sage ich bloß immer, aber wo hat sie denn geherrscht? Er hat eine Partei gehabt, die nach der Klasse nicht mehr gefragt hat und gemacht hat, was sie für richtig hielt, im Namen von irgendwelchen Vorbildern, so würde nur Parteibeschlüssen und so weiter, falsch verstandener Marx, aber richtig verstandener, auch falsch verstandener Lenin. Okay, aber es ist nicht so, ja, dass da also die Reichen oder die Besseren gewohnt haben. Die Wohnung hatten ihr Geld, aber ich sage, wie man zur Wohnung kam, ist so. Ich, der die Karl-Marx-Allee und die Steinallee nicht gemocht habe, wohne jetzt also in der Frankfurter Allee 1, ja, weil ich einen Fahrstuhl brauchte mit meinen kaputten Knien. Ich konnte nicht mehr im proletarischen Haus von 6 Stockwerken dreimal am Tag hochlaufen. Ne? So. Und das heißt, ich habe auch ein anderes historisches, praktisches Verhältnis. Ich wohne, aber ich bin auch historisch weiser geworden. Ja, ich habe die als Student gehasst, die Steinallee. Heute sehe ich ein, dass es auch eine lobenswerte oder berechtigte Forderung war, Anschluss an die Geschichte zu finden oder das Vorbild des großen Bruders doch auf deutsche Weise zu nehmen. Und es ist von all diesen sozialistischen Straßen die angenehmste und beste. Ja? Den Warschau ist viel kürzer und weniger, da war ja neulich eine Ausstellung im Volkshaus zu sehen, der Vergleich zwischen der Marschalkowska und dem Platz der Konstitution, ja, in Warschau und der Steinallee, weil es gibt ganze wissenschaftliche Konferenzen über den Vergleich der verschiedenen europäischen, osteuropäischen Städte nach dem Krieg, wie die voneinander sozusagen sich die Modelle genommen haben, um aufzubauen. Es gibt eine richtige wissenschaftliche Aufgabe über die Architektur der nationalen Tradition. Ja, gegen die Moderne und der Übergang zur Moderne, oder wenn man heute die Moderne betrachtet, wie kann sie eigentlich angesichts der Globalisierung aus der Gleichartigkeit in die Bestimmtheit der Lokalität geraten? Das ist ein Thema, das überall auch diskutiert wird. Da muss man nicht zur Steinallee zurückkehren, aber sich Gedanken machen, ja, wie kann man eigentlich in deutschen Städten anders bauen als in amerikanischen Städten in der Pampa von Texas. Ja? Ja, das ist wirklich was anderes. Ne? Und die Aufgabe bleibt. Aber es ist gut, wenn solche Fragen gestellt werden, weil man sich ja bewusst machen will, was war denn dran? War das alles nur verordnet? Waren das alle Idioten, die das wollten? Oder war es eigentlich ganz schön? Ja, stört ja nicht, nicht so wichtig. Ja, nicht alles ist wichtig, was Menschen machen für sich. Vielleicht müssen es auch ernst nehmen, nicht unverantwortlich damit umgehen, auch mit der Geschichte nicht. Nochmal. Ich würde sagen, wir können das fast als Schlusswort stehen lassen. Das wusste ein Schlusswort stehen. Ja, aber so ein paar sind noch einfach rausgekleckert schon, und ich würde sagen, oder ein bisschen was, also für mich war es ziemlich aufwendig, jetzt hier nochmal die Fragerunde zu haben und so ein bisschen etwas ins Allgemeine oder eben einfach nochmal ein bisschen mehr Historie machen und gar nicht so sehr an, natürlich auch an einzelnen Bauten, aber nochmal so ein bisschen mehr auszuholen. Mir hat es jetzt gerade auch nochmal viel, viel Spaß gemacht und ich fand es sehr toll. Dass wir diese Stadtrundfahrt machen können. Ja, also ich bin bereit, dass wenn Interesse ist, erstens habe ich das schon gesagt, der Helden Franke gegenüber, nächstes Jahr wieder sowas zu machen, nach Möglichkeit auch mit so einem gemischten Publikum des Alters her, ja, weil ich meine, dass es wichtig ist, dass nicht nur die Älteren von uns, ich bin auch 85, also keine Angst, ja, ich spreche nicht gegen die Alten, ich spreche nur für die Jungen, dass man sich nicht nur erinnert, was gewesen ist, sondern diejenigen, die es nicht erlebt haben, unsere Meinung hören, um ihre eigene Meinung zu bilden, was gewesen ist, was sie da draußen sehen in der Stadt und immer noch rumsteht. Ja? So. Und das ist ja dann wirklich die Begegnung mit der Geschichte. Und das macht mir Spaß, wenn es so ist.